Perfekt, vielen Dank. Einmal kurz zum Ablauf noch. Wir schauen uns jetzt ein Video an, wenn wir die technischen Sachen hinbekommen haben. Ein Gruß aus Peru von Markus, der arbeitet in der Fuge und der ist gerade da, weil es in Hamm im Oberlandesgericht die Klimaklage gibt. Wir verklagen RWE oder beziehungsweise die Menschen Einheimische in Peru verklagen RWE, weil die Menschen in Peru gerade jetzt schon an den Klimafolgen leiden. Und dazu gibt es jetzt einen kleinen Gruß aus Peru, den wir jetzt einmal abspielen. Liebe Leute von Francisco Future, hier ist Markus von Fuge Netzwerk. Ich treffe mich gerade mit Saul hier in Peru. Ich treffe mich gerade mit Saul hier in Huaraz, Peru. Er stellt eine Klage gegen RWE bei OLG Hamm. Mit seiner Klage wird er diese Konzerne verantwortlich machen für die Schäden und Folgekosten, die der Klimawandel verursacht, vor allem hier in Huaraz. Er hat eine Botschaft für euch. Un saludo para todos los jóvenes en Hamm. Ein Gruß an alle jungen Leute in Hamm, die für die Eindämmung des Klimawandels kämpfen. Wir sind hier in Huaraz in Peru. Ich habe Klage eingereicht und gefordert, dass das Unternehmen RWE für die Umweltschäden, die es verursacht hat, verantwortlich gemacht wird. Speziell die Lagune Palcacocha ist vom Überlaufen bedroht, was großen Schaden verursachen und viele Menschen hier in der Stadt töten könnte. Puede matar mucha gente que está en la ciudad. Nosotros en Perú. Wir in Peru, wir hier auf dem Land, haben nur sehr wenig zum Klimawandel beigetragen. Allerdings leiden wir bereits jetzt schon unter den Konsequenzen. Sowohl hier auf dem Land als auch in den Bergen gibt es Gletscherprobleme und Abschwemmungen. Sufriendo ya las consecuencias, tanto aquí en el campo, en la montaña, la desglaciación, también el riesgo de aluvión. Deswegen ist meine Forderung, dass es zu einer Begrenzung der Emissionen der Unternehmen kommen muss. Para limitar a las empresas por las emisiones. Bueno, estamos juntos en esta lucha. Wir sind gemeinsam in diesem Kampf. Ihr auf der anderen Seite der Welt und ich auf dieser. Aber unser Ziel ist dasselbe. Der Kampf gegen die Verschmutzung, gegen den Klimawandel und all die Konsequenzen, die die Verschmutzung verursachen. Luchar contra la contaminación, contra el cambio climático, con todas las consecuencias que dan la contaminación. Les deseo desde aquí, Perú, ich wünsche euch, den jungen Leuten in Hamm, von hier, aus Peru, viel Glück. Ich bin im Geiste auch bei euch und helfe mit. Ich wünsche euch, dass ihr viel Kraft und viel Glück habt, damit unser gemeinsamer Planet erhalten bleiben kann. Para poder así, que nuestro planeta sea conservado.